In den Palast kommen, wie sie sehen, sie sprechen. Wer ein Liebchen hat gefunden, die es treu und redlich meint, lohn es ihr durch tausend Küsse, mach ihr all das Leben süße, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Tröster, sei ihr Freund, sei ihr Freund. Tralala. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Hey, Freund, ist dies des Bassaseel im Palast? Doch sie treu sich zu erhalten, schließ ihr Liebchen sorglich ein, denn die losen Dinger haschen jeden Schmetterling und naschen gar zu gern von fremdem Bein, gar zu gern von fremdem Bein, von fremdem Bein. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Hörst du nicht? Ist dies des Bassaseel im Palast? Sonderlich bei Mondenscheine, Freunde, nehmt sie wohl in Acht. Oft lauscht da ein junges Herrchen, kirrt und lockt das kleine Nörchen. Und dann treue, gute Nacht. Tra-la-la-la, tra-la-la-la. weißt du, samt deinem Liede, ich bin dein Singen nun schon müde, so hör doch nur ein einzig Wort. Schenker, lass dir deine Listen, weißt du, erreich einer zu bristen. Was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr? Hurtig, ich muss fort, hurtig, ich muss fort. Ist das des Bassa-Seel im Haus? Hey. Ist das des Bassa-Seel im Haus? Das ist des Bassa-Seel im Haus. So wartet doch, ich kann nicht weinen, ein Wort. Geschwinde, ich muss eilen. So wartet doch, ich kann nicht weinen, ein Wort. Geschwinde, ich muss eilen. Seid ihr in seinen Diensten Freund? Hey. Seid ihr in seinen Diensten Freund? Hey. Seid ihr in seinen Diensten Freund? Ich bin in seinen Diensten Freund. Wie kann ich den Pedrillo sprechen, der hier in seinen Diensten steht? Den Schurken, der den Hals soll brechen. Sieh selber zu, wenn's anders geht. Sieh selber zu, wenn's anders geht. Was für ein ankommender Bengel. Das ist so ein Galgenschwengel. Was für ein ankommender Bengel. Das ist so ein Galgenschwengel. Das ist so ein Galgenschwengel. Das ist so ein Galgenschwengel. Ihr irrt, ihr irrt, ihr irrt. Es ist ein braver so brav, so brav, so brav, dass man ihn spießen kann. Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen. Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen. Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen. Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen. Ihr müsst ihn wahrlich nicht recht kennen. Heut, heut, lüft mich verbrennen. Es ist für wahr ein Gut. Tropf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. Es ist für wahr ein guter Tropf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. Es ist für wahr ein guter Tropf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. Auf einen Pfahl gehört sein Kopf. So bleibet doch. Was wollt ihr noch? So bleibet doch. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr noch? Ich möchte gerne suche ich vom Fähre ums Haus und schleichen und Mädchen stehlen. Fort meines Reichen braucht man mich nicht. Fort, fort, fort, fort, fort meines Reichen braucht man mich nicht. Ihr seid besessen, sprecht voller Galle, mir so vermessen ins Angesicht, mir so vermessen ins Angesicht. Schon nicht in Eifer, schon deinen Geifer, ich kenn euch schon, lasst euer Thron. Schon nicht in Eifer, schon deinen Geifer, ich kenn euch schon, lasst euer Thron. Ich kenn euch schon, ich kenn euch schon, lasst euer Thron, lasst euer Thron. Schiert euch im Teufel, ihr Kind, ich schwöre, sonst ohne Gnade, die was zu laden, noch habt ihr Zeit, noch habt ihr Zeit. Es ist gezweifelt, ihr seid von Sinnen, welch ein Betragen, auf meine Fragen, seid doch Bescheid, seid doch Bescheid. Schiert euch im Teufel, es ist gezweifelt, ihr seid von Sinnen, sonst ohne Gnade, welch ein Betragen, auf meine Fragen, seid doch Bescheid, seid doch Bescheid, seid doch Bescheid. Es ist gezweifelt, ihr seid von Sinnen, welch ein Betragen, auf meine Fragen, seid doch Bescheid, seid doch Bescheid. Nun, wie geht's? Wie steht's, Osmin? Ist der Bassa noch nicht zurück? Sieh selber nach, wenn du's wissen willst. Oh, schon wieder Sturm im Kalender? Lass uns doch einmal Friede machen. Friede mit dir? Erdrosseln möchte ich dich. Aber sag mir nur, warum? Solche hingelaufene Lachen, die nur nach den Weibern gaffen, mag ich für den Teufel nicht, mag ich für den Teufel nicht, mag ich für den Teufel nicht. Denn ihr ganzes Tun und Lassen ist, uns auf den Dienst zu passen, uns auf den Dienst zu passen, doch nicht drin. kein solch Gesicht. Doch mich regt kein solch Gesicht. Eure Tücken, eure Ränken, eure Winden, eure Schwänken sind mir ganz bekannt, sind mir ganz bekannt. Ganz bekannt, mich zu hintergehen, mit die Früh aufstehen. Ich hab auch Verstand. Ich hab auch Verstand. Solche hier gelobte Lappen, die nun den Weiber kaufen, mag ich für den Teufel nicht, denn ihr ganzes Tun und Lassen ist, uns auf den Dienst zu passen. Doch mich trägt kein solch Gesicht. Eure Tücken, eure Ränken, eure Finden, eure Schwänken sind mir ganz bekannt. Mich zu hintergehen, misst die Früh aufstehen. Nimm dich in Acht. Ungemütliche Leute, diese Türken, dabei habe ich ihm gar nichts getan. Er hat ein Gargengesicht und das ist genug. Er ist geköpft, dann gehangen, dann gespießt, auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden, umgetaucht, zuletzt geschunden. Er ist geköpft, dann gehangen, dann gespießt, auf heiße Stangen, dann verbrannt, dann gebunden, umgetaucht, zuletzt geschunden. Er ist geköpft, dann gehangen, dann gespießt, auf heiße Stangen, verbrannt, dann gebunden, umgetaucht, zuletzt geschunden. Geh nur, verwünschter Aufpasser. Dir wird schon noch eins ausgewischt. Pedrillo. Hey, Pedrillo. Ach, mein bester Herr. Ist's möglich? Sie sind's wirklich. Haben meine Briefe Sie doch erreicht? Sag mir, mein guter Pedrillo, lebt meine Konstanz noch? Lebt und noch hoffe ich für Sie. Dem Himmel sei Dank. Aber seit dem schrecklichen Tage, an welchem uns das Glück einen so hässlichen Streich spielt und unser Schiff von den Seeräubern geentert wurde, haben wir gar mancherlei Drangsal erfahren. Dabei traf sich's noch glücklich, dass der Bassa Selim uns alle drei kaufte. Ihre Konstanze, mein Blondchen und mich. Er ließ uns sogleich hier auf sein Landhaus bringen. Auf Doña Konstanze hat er sein Auge geworfen. Was sagst du? Nur nicht so hitzig. Sie ist noch hinten die schlimmsten Hände gefallen. Und soviel ich weiß, spielt er noch immer den abgewiesenen Liebhaber. Aber wie es mit meinem Blondchen steht, weiß der Himmel, das arme, gute Kind schmachtet bei einem alten, hässlichen Kerl, dem sie der Wasser geschenkt hat. Und vielleicht, ach Gott, ich darf gar nicht daran denken. Doch nicht der dicke Kerl, der hier eben vorüberging? Eben der Liebling, Spion und Auspund aller Spitzbuben, der mich mit Augen vergiften möchte, wenn es möglich wäre. Nun, ich gleich verzag. Unter uns gesagt, ich habe auch einen Stein im Brett beim Bassa. Durch mein bisschen Geschick in der Gärtnerei habe ich mir seine Gunst erworben und dadurch ziemlich viel Freiheiten, die tausend andere nicht haben würden, wenn eines seiner Weiber in den Garten kommt. Ich kann bleiben. Sie reden sogar mit mir. Sag mir, hast du auch mit Konstanze gesprochen? Liebt sie mich noch? Dass Sie daran zweifeln, ich dächte, Sie kennten Ihre gute Konstanze nur zu gut, hätten Proben Ihrer Liebe genug. Doch damit dürfen wir uns jetzt nicht aufhalten. Hier ist bloß die Frage, wie kommen wir fort? Oh, da habe ich für alles gesorgt. Ein Schiff wartet nicht weit im Hafen auf uns. Sachte, erst müssen wir die Mädel doch haben, ehe wir zum Schiff gehen. Und das geht nicht so husch-husch, wie Sie denken. Guter Pedrillo, eile, dass ich Sie sehe und dass ich Sie sprechen kann. Bleiben Sie hier in der Nähe. Ich will nachdenken, was ich für Sie tun kann. Ich hab's. Ich will Sie ihm als einen geschickten Baumeister vorstellen, denn Bauen und Gärtnereien sind seine Steckenpferde. Aber lieber goldener Herr, halten Sie sich in Schranken. Konstanze ist bei ihm. Gemach, ich will ihm entgegengehen. Konstanze. Es hebt sich die schwellende Brust, es hebt sich die schwellende Brust, es hebt sich die schwellende Brust. Ist das Ihr Lispeln? Ihr Seufzen, wie glüht mir die Wange? Täuscht mich die Liebe, war es ein Traum? Täuscht mich die Liebe, war es ein Traum? Täuscht mich die Liebe? Liebevolles Herz, Klopf. Herz. Klopft, mein liebevolles Herz, schon zittrig und wanke, schon zag ich und schwanke. Oh, wie ängstlich, oh, wie feurig, klopft mein liebevolles Herz. Klopft mein liebevolles Herz. Klopft mein liebevolles Herz. Mein liebevolles Herz. Mein liebevolles Herz. Auf die Seite und versteckt. Der Basser kommt. Immer noch stumm? Sieh, ich könnte befehlen, könnte dich zwingen. Aber nein, Konstanze, dir selbst will ich dein Herz zu danken haben. Dir selbst. Sag, was hält dich zurück? Ach, ich liebte, war so glücklich, hatte nicht liebe Schmerz. So glücklich hatte nicht der liebe Schmerz. Schon nur im Treue, im Geliebten, schon nur im Treue, im Geliebten, gab dahin mein ganzes Herz, gab dahin. Ich schnell schwach. Ihre Tränen, ihre Standhaftigkeit bezaubern mich immer mehr. Wer wollte gegen ein solches Herz Gewalt brauchen? Herr, verzeih, dass ich es wage, dich zu stören. Was willst du, Pedrillo? Dieser junge Mann, der sich in Italien mit viel Fleiß auf die Baukunst gelegt hat, von deiner Macht, von deinem Reichtum gehört und kommt her, dir als Baumeister seine Dienste anzubieten. Herr, ich wäre glücklich, wenn ich durch meine geringen Fähigkeiten deinen Beifall verdienen könnte. Du gefällst mir. Ich will sehen, was du kannst. Sorge für seinen Unterhalt, Pedrillo. Morgen spreche ich dich wieder. Triumph, Triumph, Herr! Der erste Schritt ward getan. Pedrillo, ich habe sie gesehen, wenn ich sie auch sprechen könnte. Wir wollen sehen, was zu tun ist. Kommen Sie nur mit mir in den Garten. Aber um alles in der Welt, vorsichtig und fein, denn Bastonade und Hanf um den Hals sind hier wie ein Butterbrot. Wohin? Hinein. Was will das Gesicht? Zurück mit dir zurück. Gemach, Gemach, Meister Grobian. Er ist Baumeister in des Bassadiensten. Aber nun lalalala hat die Kühl. Das sag ich auch. Er soll nicht rein. Er soll aber herein. Spiel dich nicht auf. Alter, es hilft dir doch nichts. Sieh, auf drei werden wir hineinspazieren. Eins, zwei. Ha, was will ich? Marsch, marsch, marsch. Rollt ein fort, sonst holt die Bastonade, euch weiß die Dienste stehen, euch weiß die Dienste stehen. Platz fort, Schlage rein, Platz fort,